Herzlich willkommen zur Abendlandung auf Kashmir Radio. Jean-Marie Dur kann heute leider nicht da sein, deswegen übernehmen Jon Frisk und Captain of None die heutige Sendung. Barfuß und mit einer Auswahl von eher kontemplativer Wintermusik. Viel Spaß. Thank you. Das waren Golden Ivy mit Monika, erschienen Ende November 2018 auf Malmö Inre. Und Wilson Tanner, eine Kollaboration von Art Wilson und John Tanner, erschienen auf Growing Bin, dem Hamburger Label von Basso in 2016. Thank you. sunshine, smooth singing sunshine, wrap your blanket round me, wrap your blanket round me, round me, my love. Das war Robbie Basho, der in den 80ern tragischerweise ums Leben gekommen ist bei seinem Chiropraktor. Und davor hatten wir Tennis Coats. Ja, weiter geht's mit Sophie. Thank you. Das waren Pascal Plantinga mit Bashofu 2011 auf Atatak, einem deutschen Label, welches seit 1982 von Der Plan, Element of Crime und Pirolator diverse deutschsprachige Künstler veröffentlicht hat, erschien. Und danach haben wir gehört Tarang Savelas mit Selalu, einem Duo aus Bandung, der Hauptstadt Westjavas, welches moderne zeitgenössische Versionen spiritueller und mystischer indonesischer Musik spielt, erschienen Ende 2017 auf Morphine Records. Und weiter geht's mit Jon. Und wo wir jetzt schon mal beim Gamelan sind, würde ich jetzt was vom Daniel Schmidt spielen. Thank you. Das war Namele Akahaku mit Mamina, ein hawaiianisches Lied, erschien 1975 und wieder neu aufgelegt 2015 von EM Records. Und als nächstes hören wir Ait Meslayene mit Yema, einem algerischen Kabile-Sänger und Komponisten, erschienen auf der B-Seite seiner Disco-Single El Fen 1976. So, يما يما ينغاي وسمير كسني تلبا غيديد جير يقني بأباد الغابة أثتشن الوحوشي ونمي مسعي وسميت موسى ورب غتشريح تمت زيويني الحيضي وزين ويضعي عوين دم وطلعي ما يم الظهري يما يما ينغاي وسمي كسني تلبا غيديد تجي تتشن الوحوشي ونمي مسعي على عمي وانتي دفكي كل شي ضد نيتك حدنا استيلاس فكر الفاه وشيل وجرب صغير هذي لي ربي دور سعي يما يما يما ينغاي وسمي كسني ثلاثة جديد تجي يقني بعباد الغابة دكي هاتتشن الوحوشي ونمي متعيي Das war Louis Paniagua auf Emotional Rescue, vor kurzem rausgekommen. Und davor hatten wir Laraji mit Log M auf Invisible City. Und jetzt hat Sophie was für euch. Thank you. Das waren XYR mit Conquistador vom Album Eldorado, welches 2015 zuerst auf Kassette erschienen ist und 2017 vom Glasgower Label 12 Isle auch auf Schallplatte herauskam. Und danach hörten wir nochmal Golden Ivy mit Kleppin 2 vom gleichnamigen Mini-Album, welches nächsten Monat auf Malmö Inre erscheint. Yeah.